Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Weg nach oben. Der Mann, der sich in meinem Büro setzte, war um die 30. Und er dünstete einen penetranten Geruch aus, mit dem er vermutlich alle Frauen in die Flucht schlug und ein paar alte Omas ganz nebenbei ins Jenseits beförderte. Ich öffnete das Fenster und versuchte, möglichst gleichmäßig und locker durch den Mund zu atmen. Ich bin total gestresst. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe eine Wette gewonnen. Und was für eine? Haben Sie das Spiel gestern Abend gesehen? Niemand hätte mit diesem Resultat gerechnet. 5:0 für den Außenseiter. Tolle Sache. Haben wir 20.000 eingebracht. Und die möchten Sie jetzt gerne mit mir teilen. Sehr großzügig. Teilen ist gut. Ich bin froh, wenn ich das Geld überhaupt kriege. Sie wissen ja, Spielschulden sind Ehrenschulden. Der Typ, er will nichts mehr von der Wette wissen. Dann ist da nicht viel zu machen. Aber klar. In den Filmen holt man sich dafür ein paar Jungs mit Baseballschlägern und schon kriegt man sein Geld. Bei uns kriegen Sie höchstens ein paar Jungs mit einem Dachschaden. Genau. Deshalb bin ich auch hier. Sie können das sicher professionell für mich erledigen. Leute verprügeln ist nicht mein Hobby. Es genügt, wenn Sie mit ihm reden. Sie kriegen 20%. Ist doch nicht schlecht, oder? Ich nickte und betrachtete in Gedanken die 4000er. Ich hatte schon wesentlich schlechtere Bilder gesehen. Der Mann hieß Christen. Doch den er absonderte, war noch immer ziemlich übel. Aber für das in Aussicht gestellte Honorar konnte ich mir im Notfall sogar eine neue Nase kaufen. Ich besuchte den Mann, der die Wette verloren hatte. Er hieß Gabatula und arbeitete bei einer großen Liegenschaftenverwaltung. Natürlich kann ich mich an die Wette erinnern. Aber das muss nichts heißen. Die Wette ist ungültig. Sie fand unter irregulären Bedingungen statt. Und was soll das heißen? Irregulär bedeutet, dass ich nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte war. Sie haben die Wette also im Stadium geistiger Umnachtung abgeschlossen. In etwa. Ich war sturzbesoffen, wenn Sie es genau wissen wollen. Wetten Sie immer, wenn Sie verladen sind? Wenn ja, schlage ich vor, dass wir etwas trinken gehen. Dann wette ich danach mit Ihnen, dass Sie mir nicht die volle Wahrheit gesagt haben. Ich kenne Christen schon seit Jahren. Wir haben ab und zu gewettet, aber nie größere Beträge. So ab 200 Franken hört bei mir der Spaß auf, das weiß er genau. Er ist ziemlich sauer auf Sie. Das kann ich gut verstehen, es geht ihm nicht gut. Er ist fast ständig pleite, er hat Schulden. Und da ist noch... Wie eine Frau, keine, die man gratis kriegt, Sie verstehen. Er steht auf sie, ist süchtig nach ihr. Und die Dame gehört zur gehobeneren Kategorie im käuflichen Gewerbe. Geht ganz schön ins Geld. Vielleicht kann ich ihn beschwichtigen, indem wir uns auf einen Kompromiss einigen. Kompromiss? Nein. Das geht nicht. Wie sieht das aus? Wenn ich etwas bezahle, gebe ich doch zu, dass die Wette regulär war und er eigentlich das Anrecht auf den vollen Betrag hätte. Sie sind doch befreundet, da genügt vielleicht eine Geste. Christen hat Schulden bei mir. 300 Franken, soll ich ihm die erlassen? Ein bisschen großzügiger könnten Sie schon sein. 1000. Mehr liegt einfach nicht drin. 1000 und danach möchte ich nie mehr etwas von ihm hören. Sagen Sie ihm das. Als ich unterwegs einen Hamburger aß, überlegte ich mir, was ich mir von den mickrigen 20% kaufen sollte. 800 für meinen Klienten und 200er für mich. Das war keine tolle Ausbeute. Christen war nicht gerade begeistert, als ich ihm telefonisch durchgab, was ich für ihn erreicht hatte. Er wollte mich unbedingt treffen. Er dirigierte mich an die Haltestelle einer alten Drahtseilbahn, die im nördlichen Teil der Stadt einen steilen Berg hinaufführte. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass sie kommt. Ich warte schon 10 Minuten. Das ist nicht normal. Sie müsste längst wieder unten sein. Wohnen Sie oben am Berg? Muss toll sein, der Blick über die ganze Stadt. Und frühmorgens, wenn man aufsteht, all der Ozon in der Nase und der Smog in den Augen. Nein, ich wohne nicht hier. Ich führe Statistik. Toller Beruf. Wie kommt es eigentlich, dass man statistisch gesehen alles beweisen kann? Oh, ja, keine Ahnung. Ich habe bloß die Aufgabe zu erfassen, wie viele Leute diese Bahn benutzen. Tolle Sache. Mhm. Dann werde ich jetzt ein Teil Ihrer Statistik. Ja, na klar. Wenn die Bahn heute überhaupt noch runterkommt. Ja, ist schon seltsam. Ich habe festgestellt, dass bei den Benutzern ein Überhang an Männern feststellbar ist. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise benutzen Frauen häufiger öffentliche Verkehrsmittel. Vielleicht mögen Männer den steilen Weg nach oben lieber als die Frauen. Ja, Moment mal. Ja, sehen Sie? Die hängt da oben fest. Ist etwa der Strom ausgefallen? Na, Maloney? Hat sie wieder einer ihrer Klienten verlassen? Was zum Teufel machen Sie hier? Hat man Sie als Schülerlotse entlassen? Und versuchen Sie sich jetzt dabei, alten Opas den Weg in die Drahtseilbahn zu erleichtern? Da muss etwas passiert sein. Sind Leute in der Bahn? Stecken die fest? Können Sie mir sagen, wie viel es sind? Es ist nur einer. Und der steckt nicht, er liegt. Dafür steckt etwas in ihm drin. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Genau so ist es, Maloney. Da drin liegt ein Toter. Er ist erschossen worden. Möchten Sie mal sehen? Ausnahmsweise lasse ich das zu. Ein Toter? Das ist ganz etwas Neues. Wie soll ich den bloß erfassen? Tote sind in meiner Statistik nicht vorgesehen. Wir kletterten die steile Fahrbahn nach oben und klammerten uns an die Drahtseile. Der Mann in der Kabine lag auf dem Rücken. Seine Augen starrten weit geöffnet ins Nichts. Es war Christen, mein Klient. Wer auch immer ihn erschossen hatte, er hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Zusammen mit dem Polizisten stand ich noch ein wenig am Tatort herum. Die lokalen Reporter der Zeitungen und Fernsehstationen hatten bereits ihre Bilder geschossen, und weil die einzige Zeugin des Vorfalls von der Polizei abgeschottet wurde, interviewten sich die Reporter gegenseitig. Das füllte auch wieder ein paar Minuten Sendezeit. Immerhin wissen wir, dass der Mann aus kurzer Distanz erschossen wurde. Das schränkt den Täterkreis natürlich ein. Ein Chinese kommt also kaum in Frage. Es sei denn, er wohnt hier in der Gegend. Was war das für ein Mann, dieser Christen? Einmal davon abgesehen, dass er den Fehler machte, Sie zu engagieren, Maloney. Es wäre für ihn sicher besser gewesen, im Polizeipräsidium abzuserbeln. Da wäre er wahrscheinlich von einer Putzfrau geküsst worden und wieder auferstanden. Das ist doch so üblich. Deshalb laufen im Präsidium so viele Zombies herum. Ich glaube, es hat keinen Sinn, wenn wir uns weiter auf diesem tiefen Niveau unterhalten, Maloney. Meinetwegen. Sie dürfen ruhig noch ein paar Stufen weiter runter, bis Ihnen wieder wohl ist. Maloney! Es ist an der Zeit, dass wir die einzige Zeugin befragen. Sie war mit Christen hochgefahren. Sie muss etwas gesehen oder bemerkt haben. Er führte mich zu einem Dienstwagen der Polizei. Die Frau saß auf dem Rücksitz und rauchte. Als sie uns sah, verließ sie den Wagen und drückte die Zigarette hastig aus. Sie war jung und hatte ein so langweiliges Gesicht, dass sie wunderbar auf die Titelseiten aller Illustrierten gepasst hätte. Sie warf sich in Positur und blinzelte mir zu. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, gähnen. Machen Sie den Mund zu, Maloney, sonst stürzen gleich alle Zahnärzte der Umgebung auf Sie. Wie lange muss ich eigentlich noch warten? Ich habe nachher noch einen Termin im Solarium. Ich kann Sie begleiten, wenn Sie wollen. Bei mir kriegt jede Frau Farbe. Sogar so eine blasse Erscheinung, wie Sie es sind. Aber Sie sind nicht mein Typ. Bei Männern wie Ihnen weiß man nie, welche Teile noch echt sind. Da hat sie Ihnen aber ganz schön eins ausgewischt, Maloney. Auf Polizisten stehe ich überhaupt nicht. Bei denen liegt immer nur die Waffe gut in der Hand. Lassen wir doch die Nettigkeiten, Frau Doll. Sie haben den Mord gesehen. Beschreiben Sie uns den Täter. Gar nichts habe ich gesehen. Der Mann fuhr mit mir rauf. Ich stieg ganz oben aus, er aber nicht. Er fuhr wieder zurück. Wenig später hörte ich einen Schuss. Weshalb fuhr er wieder zurück? Oh, das geschieht mir öfters. Ich wohne ganz oben. Die meisten Leute fahren nur bis zur Zwischenstation. Es kommt aber häufig vor, dass die Männer bis zu Oberst mitfahren, wenn sie mich sehen. Die können nicht mehr von mir lassen. Ganz erstaunlich. Vielleicht schlafen die Männer ein, wenn sie sie anschauen und verpassen deshalb den Ausstieg. Ach was, die würden gerne mal. Ist doch klar. Ich bin aber nicht so. Ich stehe mehr auf den intellektuellen Typ. Männer, die Gedichte schreiben und so, finde ich echt geil. Also, in meiner Jugend, da schrieb ich auch einmal ein Gedicht. Oh, du Wonne, meine Tonne, deinen Odem fang ich mit meinem Modem. Wo haben Sie in Ihrer Jugend bloß ein Modem gesehen? Sie waren wohl ewig frühreif. Nein, nein, ich reime heute noch gerne. Möchten Sie noch ein paar meiner Reime hören, um sich daran zu betören? Sparen Sie sich die Reime für Ihre Beerdigung auf. Ich stehe nur auf junge Dichter mit festen Hintern. Dann werde ich jetzt wieder dienstlich. Sie sind verhaftet, junge Frau. Verhaftet? Wieso denn? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil Sie seine Gedichte nicht mögen. War nur ein kleiner Scherz. Damit wollte ich Ihnen nur beweisen, wie flexibel Polizisten sind. Geistig, meine ich. Sehr flexibel. Ich löse wöchentlich mindestens 3 Kreuzworträtsel. Ehe er uns noch einen Vortrag über das, was zwischen E2 und E7 zu finden war, hielt, verzog ich mich und besuchte Herrn Gabatula. Dieser war überrascht vom Tode seines Wettpartners zu hören. Von Bestürzung konnte allerdings keine Rede sein. Bestürzt? Nein. Wieso sollte ich bestürzt sein? Jeder muss mal dran glauben. Ich war einmal eine halbe Stunde lang klinisch tot. War nicht weiter schlimm. Der Tod gehört zum Leben, sage ich immer. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Ja, ich habe gearbeitet. Meine Bürokollegin Frau Wittmer kann Ihnen das bestätigen. Soll ich Sie rufen? Ich muss jetzt leider weg, muss noch etwas erledigen. Er rief und Frau Wittmer kam. Gabatula selber ging weg. Frau Wittmer war eine in Ehren ergraute Bürokraft, die ihren Kopf ein wenig gar zu hoch trug. Ihr Kinn zeigte beinahe gegen die Zimmerdecke. Ja, ich kann bestätigen, dass Herr Gabatula das Büro nicht verlassen hat. Was bezahlt er für diese Gefälligkeit? Ich bin nicht käuflich. Wissen Sie etwas über die Wettgewohnheiten von Gabatula? Er wettet gerne, auch mit mir. Ich habe meistens gewonnen. Er ist kein guter Wetter. Er geht so große Risiken ein, setzt für die falschen Wetten zu hohe Beträge. Was verstehen Sie unter hohen Beträgen? Zum Beispiel 20.000 für ein Fußballspiel. Ich habe gehört, wer die Wette telefonisch abschloss. Tatsächlich? War er besoffen, als er telefonierte? Nein, Herr Gabatula trinkt nicht. Noch nie habe ich ihn trinken gesehen. Unter uns gesagt, ist er nüchtern wie eine Registrierkasse. Ich bin viel emotionaler. Ich befürchtete, dass sie mir ihre Emotionen zum Schleuderpreis anbieten wollte. Doch sie lächelte nur und ließ mich stehen. Ich ging zurück in mein Büro. Ein paar Stunden später hielt ich einen Anruf der Polizei. Mitten in der Nacht stand ich erneut an der Haltestelle der Drahtseilbahn. Üble Sache, Maloney. Wir wurden von einem Nachbarn alarmiert, der die Schüsse gehört hat. Kennen Sie den Mann? Allerdings, er war mit der ersten Leiche befreundet. Schon seltsam. Ich war gerade dabei, dieses Buch hier zu lesen. Der Weg nach oben. Tolle Geschichte, Maloney. Und jetzt dieser Mord. Irgendwie wollte dieser Mann doch auch nach oben. Vielleicht hat er das Buch missverstanden. Er hatte kein Buch bei sich, Maloney. Was aber wollte er hier? Können Sie sich das erklären? Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste tatsächlich keinen Reim auf diesen zweiten Mord. Auch hatte ich keine Vorstellung davon, was Gabatula dazu getrieben hatte, diese Seilbahn zu betreten. Zu allem Elend kam auch noch heftiger Wind auf. Ich fror und fluchte, während der Polizist stoisch stehen blieb und darauf wartete, dass die einzige Zeugin ihre Aufwartung machte. Manchmal wiederholen sich im Leben die Szenen, manchmal dermaßen penetrant, dass man sich vorkommt wie in einem schlechten Remake. Wir standen erneut zu dritt herum. Die einzige Zeugin war erneut Frau Doll. Die Rolle gefiel ihr. Was kann ich dafür, wenn sich die Männer meinetwegen erschießen lassen? Ihretwegen? Weshalb sollten Sie das tun? Es gibt sie noch, die richtigen Romantiker. Echte Romantiker opfern ihr Leben. Normalerweise tun das nur Dummköpfe und Fanatiker. Für mich ist es nichts Neues, dass die Männer durchdrehen in meiner Anwesenheit. Was genau ist diesmal vorgefallen? Es war wie beim ersten Mal. Der Mann fuhr mit mir hoch, ich stieg aus und er blieb sitzen. Passiert mir 1 bis 2 Mal die Woche. Und wo sind die Leichen der anderen Männer? Erschossen wurden nur diese zwei. Die anderen träumen wahrscheinlich von mir. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam nach oben begeben. Sehr gut, Maloney. Eine Rekonstruktion hat tatsächlich etwas für sich. Also, Frau Doll, zeigen Sie uns, was genau geschehen ist. Der Polizist trennte das Absperrband, das den Tatort markierte, durch und wir betraten gemeinsam die Kabine der Drahtseilbahn. Frau Doll setzte sich auf eine Holzbank und ließ ihren Minirock dabei bis knapp unter den Bauchnabel hochrutschen. Der Polizist hatte Mühe, wegzusehen. Ich sitze immer hier. Die Männer benehmen sich anständig. Ich sehe aber in ihren Augen ganz genau, was sie in Gedanken mit mir anstellen. Und das gefällt Ihnen? Ja, ist doch nicht weiter schlimm, oder? Ich mag es, begehrt zu werden. Wo saßen die beiden Toten? Sie saßen nicht, sie standen. Der eine genau dort, wo Sie jetzt stehen, der andere weiter links. Und was geschah während der Fahrt? Sprachen Sie mit den Männern? Nein, manchmal lese ich in einem Buch. Hier zum Beispiel, ist gerade in der Bestsellerliste. Sie holt aus ihrer Tasche ein Exemplar des Buches mit dem Titel »Der Weg nach oben«. Offenbar gab es außer Polizisten noch andere Personen, denen dieser Schwachsinn zusagte. Der Polizist unterhielt sich mit Frau Doll, während ich durch das zerkratzte Glas nach draußen schaute. Was ich sah, war so verblüffend, dass ich es kaum glauben konnte. Es dauerte nur Sekunden, bis der Spuk vorbei war. Was ist los, Maloney? Sie sehen so aus, als hätten Sie gerade einen Ihrer Klienten gesehen. Einer der wenigen, die noch leben. Ich glaube, ich weiß jetzt, weshalb diese Bahn vor allem von Männern frequentiert wird. Das ist doch Logo. Eigentlich müssen die mir etwas dafür bezahlen, dass ich ihnen so viele Kunden bringe. Sie bringen offenbar auch noch anderen Leuten Kunden. Wovon reden Sie, Maloney? Will sich doch nur wichtig machen. So, ich muss gleich raus. Die Männer setzen sich meistens und fahren wieder zurück. Ende der Vorstellung. Sie stand auf und zog ihren Minirock zurecht. Der Polizist lächelte anerkennend und bedankte sich bei Frau Doll für ihre Mitarbeit. Ich setzte mich und grinste. Das passte meinem Mitfahrer überhaupt nicht. Jetzt tun Sie nicht so, als hätten Sie den Fall schon gelöst, Maloney. So gut wie. Ich glaube, Sie haben sich von Frau Doll einlullen lassen. Die Männer, die hier rauffuhren, taten das nicht ihretwegen. Sondern weil sie die Aussicht genießen wollten. Das glauben Sie doch selber nicht. Schauen Sie mal durch das Fenster. Was sehen Sie da? Unglaublich, Maloney. Die ist ja nackt. Die winkt uns zu. Es war ein Fenster, das zu einem kleinen Einfamilienhaus gehörte. Das Zimmer war in dunklem Rot erleuchtet und die Frau tanzte, verführerisch, direkt am Fenster, genau wissend, wo ihr Publikum zu finden war. Ist das eine Prostituierte? Hausfrauen tanzen in der Regel nicht nackt am offenen Fenster. Aber wir sind doch hier gar nicht im Milieu. Das muss ich sofort der Sitte melden. Warten Sie damit noch eine Weile. Christen besuchte laut Gabatula regelmäßig eine Luxusprostituierte. Die Männer fuhren jeweils hier hoch. Und wenn noch jemand in der Kabine war, fuhren sie ganz nach oben, blieben sitzen und fuhren wieder allein zurück. Und dann wurden sie erschossen. Aber wenn das so ist, Maloney, dann befinden wir uns jetzt in Gefahr. Oder? Ich ging in Deckung, der Polizist stöhnte auf und fiel auf eine Holzbank. Es gelang mir, die Tür der Drahtseilbahn zu öffnen und mich auf den Schützen zu stürzen. Es war der Statistiker. Der Polizist stand wieder auf und holte aus seiner Jackentasche den Bestseller, in dem die Kugel drinsteckte. Gewisse Bücher taugen gerade mal dazu, einem das Leben zu retten. Ich konnte nicht anders. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich musste es tun. Niemand muss, junger Mann. Sie taten es freiwillig. Sie sind ein ganz normaler Mörder. Bin ich nicht. Ich habe mich in Clarissa verliebt. Sie ist so toll, so intelligent, so schön, so umwerfend, so sagenhaft einzigartig. Ich ertrug es nicht, dass andere Männer zu ihr gingen. Vermutlich schreiben Sie heimlich Gedichte. Ja. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Clarissa schon über 100 Gedichte geschrieben. Wenn das Frau Doll wüsste. Wer ist Frau Doll? Kriege ich mildernde Umstände? Ich meine, ich bin nicht richtig zurechnungsfähig. Ich bin verrückt vor Liebe. Das werden wir ja sehen. Zuerst werden Sie mir dieses Buch ersetzen. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen. Der Weg nach oben? Dieser Schund? Mir wird gleich übel. Tatsächlich kotzte er wenig später in ein Gebüsch. Ich fuhr in den folgenden Tagen noch ein wenig mit der Drahtseilbahn den Berg hinauf und hinunter. Clarissa stand fast immer an ihrem Fenster, während ich mich mit Frau Doll vergnügte, die gar nicht so übel war, wenn man einmal davon absah, dass sie mich ständig Opa nannte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Weg nach oben.